Und jetzt wieder neu in der Spaßrunde, der Freddy vom Tom & Jerry und Freddy the Nightmare, ja. Ich habe aber eine ganz wichtige Frage, und zwar werde ich mal ganz vorne anfangen und es nimmt mich Wunder, falls ich da auch einsteigen will, was braucht es denn dazu? Was muss ich mir anschaffen aus dem Laden, dass ich da auch mithalten kann? Wer kann mir da Auskunft geben? Also zuerst braucht es mal einen Computer, am besten gerade einen Amiga. Aber kein Amiga-Werbung jetzt. Ja, das braucht. Es gibt noch Atari und es gibt ja, noch also von dem IBM und Apple. Erzählen. Also uns, wir existieren nur auf dem Amiga und nicht auf dem Atari ST oder sonst noch einmal. Also eben sollte man halt zuerst mal den Computer haben, dann einen Bildschirm, dass man etwas sieht. Ein Monochrom, ein schwarz-weiß, also, längt das oder ein farbiger? Der Amiga ist also bekannt für seine gute Grafik, da sollte man einen Farbbildschirm haben. Ja, dann sollte man am besten noch ein zweites Laufwerk haben. Das tut ein bisschen den Umgang mit dem Kopierprogramm erleichtern, dann muss man nicht so viele Disketten wechseln und ja. Und vorteilhaft wäre halt auch noch Speichererweiterung, aber da sind jetzt halt die Benutzer vom Amiga 1000 ein bisschen benachteiligt, weil die RAM-Bausteine teuer geworden sind für das Gerät. Also RAM, das wäre das, wenn ich richtig informiert bin, wo im Computer selber drinnen ist. Also nicht Zusatz von einer Harddisk. Ja, also das ist einfach der Speicher vom Computer, oder? Da kann man dann Sachen reinladen in den Speicher. Und der Amiga hat jetzt, wenn er 1000er ist, ein Kilo, oder wie? Er hat 512 K. Also 512 Kilobyte, ja. Also weniger als der Atari. Ja gut, es gibt drei verschiedene Amiga-Modelle, ja, oder? Wenn man da nicht auf das weiter eingeht, ganz klar kann man den Computer ausbauen bis 60 Kilobyte, oder? Das ist ja kein genau, Problem, ja. Es gibt ja da diverse Harddisk. Aber es ist natürlich gut, wenn man von Anfang an mehr RAM-Speicher hat im Computer selber und nicht auf einer Harddisk. Weil gerade bei Anwenderprogrammen, glaube ich, braucht man einiges mehr. Ja, also bei Anwenderprogrammen unter 1 Megabyte läuft also praktisch nichts. Das braucht man also schon, um schnell und gut können zu arbeiten einfach mit diesem Programm. Mm. Und wie geht sich denn das vor sich? Zuerst also einmal fangen wir an bei den Disketten, die werden dann formatiert, oder? Wie die in der formatieren? Die in der höher formatieren? Wie viel könnt ihr überhaupt auf eine Diskette tun? Wie viel macht das aus musikmässig, als der Musik speichert auf einer Diskette? Was ja auch möglich ist. Wie viel kann man denn laufzeitmässig, wie viele Minuten Musik kann man speichern auf einer Diskette ungefähr? Ja, also normal ist so, wenn man Sounds macht, man tut also nicht auf eine ganze Diskette digitalisieren, sondern man tut einzelne Samples, also Instrumente, tut man absafen und dann muss man die nur einmal in den RAM hineinladen und kann dann so einen Sound machen zum Beispiel. Und sonst, gerade noch wegen Formatieren, also es ist nicht so, dass man jede Diskette, die man neu kauft, muss formatieren, sondern man kann einfach direkt das Programm, das man dann drauf hat, kann man drauf kopieren. Und dann einfach die ganze Diskette tut man dann auf eine andere drauf kopieren. Ja, das macht aber so. Euer Kopierprogramm aus, indem das schon formatiert. Denn formatieren muss man eigentlich jede Diskette, weil sonst weiss ich ja gar nicht, was sie soll, oder? Und wie viel Speicherplatz sie hat. Ich habe gerade angesprochen, Instrument. Was für Instrumente sind denn das? Sind das Querflöten oder sind das Gitarren oder sind das Keyboards oder Drummaschinen? Was habt ihr denn, mit was für Instrument arbeitet ihr? Oder ist der Computer das Instrument? Ja, also es gibt beide Möglichkeiten. Erstens kann man mal synthetische Sounds erzeugen, wie man es kennt von den alten Synthesizer. Ich weiss nicht, alte Synthesizer-Stücke. Das heisst, es sind keine natürlichen Klänge, die übernommen werden, sondern die werden erzeugt. Also keine Naturklänge? Ja, die werden also künstlich erzeugt. Und was wir machen, sind Samples benutzen, eben zum Beispiel das Klopfen an einer Kaffeetasse oder so. Das und dass die dann Sampler dann noch haben. Also die mit einem Mikrofon zu einer Kaffeetasse angehen, klopfen dran, die den Ton speichern und können dann den Ton wiedergeben, so viel mal der Wand. Ja, und die verschiedenen Höhen und so. Das heisst, die haben dann ein Keyboard, wo ihr dann die Oktaven spielt, oder? Nein, es wird eigentlich mit dem normalen Computer mit der Tastatur gemacht. Gehen. Ah, ja, ja, ist ein bisschen umständlich und man gewöhnt sich da mit den Jahren, oder? Und dann habt ihr dort eine ganze Tonleiter, die ihr könnt fahren könnt. Ja, so gesamthaft 3 Oktaven kann man spielen, oder? Mhm. Oben Q, W, E, R, T und so. Ja, darum kriegen eure Lieder auch so komische Namen, oder? Ganz klar. Ja. Und dann fangen wir also jetzt mal grundsätzlich an mit Tönspeichern. was es nicht gibt oder was noch nie drauf hat oder etwas, was ihr herausgefunden habt. Und dann habt ihr einmal einen Katalog von diesen Tönen und mit denen arbeitet ihr dann. So geht das ungefähr, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, also viele tun auch noch Instrumente austauschen, weil es schon eine recht mühsame Angelegenheit, so zum Sample oder so. Da kommt man vielleicht bei einem wieder mal 100 drüber los, oder? Und dann, was einem gefällt, braucht man dann. Ja, doch. Und wenn ihr dann einmal einen Teil von der Musik gemacht habt, ich habe da vorhin gehört, Grafik und alles, was passiert denn noch im Ganzen? Musik machen die ja nicht alle miteinander, wenn ich von oben habe, oder wie findet das statt? Ja, eben, also die Musiken und Grafiken und so, die braucht man eigentlich noch an, um eben von die Demos zu machen, wo wir vorher davon gesprochen haben. Also jede Gruppe macht so ihre Demos und verwendet den Sound, Grafiken und so. Und verschiedene Effekte werden dort noch gemacht mit dem Bildschirm. Ich weiss nicht, da kommen vielleicht ein paar hundert Böllen auf dem Bildschirm rum und unten ist vielleicht noch so ein Scrolltext oder wie man es am Anfang von der Tagesschau her kennt oder so, wo so vorbei scrollt, oder? Und dort kann man so ein bisschen seinen Senf dazugeben, oder? Seine Kontaktgrüße, die man so kennt, oder? In der weiten Welt. Und die Demo sagt eigentlich über Gruppen aus, was sie kann, oder? Je nachdem, so Lamer-Gruppen, oder? Die machen vielleicht schlechtere Demos, oder? Als die grössten Gruppen, weil sie eben noch nicht so Erfahrung haben in dem, was man alles kann machen mit dem Computer. Und die Demos sollen eigentlich zeigen, zu was, dass der Computer fähig ist. Es sollte möglichst ausreizen, oder? Bis ins Letzte. Und ja, das erkennt man dann einfach an dem, wie gut das eine Gruppe ist, oder? Also wenn ich es jetzt recht erfasst habe, machen die außer Musik nämlich noch das Ganze schön verpackt. Man kann das in den Computer laden, hat ein Bild zum Schauen, eine Art wie ein Videoclip, oder? Ein eigenes dazu. Ja. Und dann ist eigentlich Musik allein, die wir jetzt hören am Radio, gar nicht vollkommen, weil das ist nur ein Teil von dem, was die machen. Mhm. Der Plausch ist auch, dass man eben sieht, dann, was passiert oder was da alles zusammen, ob sie da jetzt ein Spiel daraus gemacht haben aus dieser Musik oder nur allein ein Bild auf dem Bildschirm projiziert haben, was zum Konsumieren ist. Und ja, ich glaube, das ist die für Musik. Ich muss halt wieder mal ins Studio B über und lasst mal einen Teil laufen von euren Clips.